Im engen Zimmer, drin wie zwischen Treibhauswänden, bedrückend schwül die Luft, wo in kristallenem Sarg sterbende Blumen spenden den schalen Moderduft. Da lässt auf seidenem Pfühl sein rotes Blut entfließen ein Leichnam ohne Haupt. Das Kissen saugt den Strom voll Gier wie trockene Wiesen, die durstig und verstaubt. Und bleichem Spukbild gleich, das sich voll grauen Wehne dem Schattenreich entrückt, sehe ich ein düstres Haupt mit wirrer, dunkler Mähne, Gold und Juwel geschmückt, starr auf die Nacht geschwungen. Fast gleicht es der Ranunkel, gedankenlos und leer, stiehlt sich ein bleicher Blick, dämmernd aus fahlem Dunkel, unsicher zu mir her. Bambule Ambulmisch. Nach dem gleichnamigen Kriminalroman von Leo Mallet. Meine edlen Fräulein, herrliche Damen, dämliche Herren, ich, Jean de Montchipet, Herr dieses Hauses, habe die Ehre, Ihnen jetzt den außergewöhnlichen Auftritt anzukündigen, der weit und fern die anspruchsvollsten Liebhaber der Kunst zu uns strömen lässt. Die traurige Isolde. Ist sie nicht trist, unsere Isolde? Urteilen Sie selbst! Eine junge Frau in einem streng geschnittenen Kostüm kam auf die Bühne. Ihr volles, blondes Haar fiel ihr bis auf die Schultern. Das Lied war traurig und ich verstand nicht die Aufregung meiner Tischnachbarn. Doch dann wurde mir klar, was ich auf der Bühne tat. Mit langsamen Bewegungen begann sich die Künstlerin auszuziehen. Als sie nur noch mit Büstenhalter, spitzen Höschen und schwarzen Strümpfen bekleidet war, wurde es still. Der Büstenhalter war gefallen. Die triste Isolde fasste an ihren Slip. Langsam glitt er die hübschen Beine herunter. Barkeeper, kommt die Stripperin noch mal an? Nein, nein. Würde mir zwar gefallen, aber jetzt ist der Chef dran. Jean de Montchipet? Ja. Zieht der sich auch aus? Er singt nur. Le plaisir des dieux, les filles de Camaret, Lieder aus dem Quartier eben. Ich möchte zu Jacqueline Carrier, wo finde ich sie? Monsieur, wo denken Sie hin? Wenn sie sich auch auszieht auf der Bühne, aber... Die triste Isolde ist... Ja, sie waren verabredet. So ist es. Ich sage Bescheid. An den Wänden in der Bar waren noch Spuren vergangener Zeiten zu sehen. Ein Plakat mit den Schriftzügen von Freddy Vidal zeigte einen schmächtigen Kerl mit dichtem Haarschopf und grünem Gesicht, einen Strick um den Hals, die Zunge herausgestreckt. Darunter die Zeile Le Poète Pendu streckt den Idioten die Zunge heraus. Sieh an. Das Cabaret Colin de Cailleux war der Nachfolger von Poète Pendu, in dem in den 20er Jahren Jacques Cathy, Lucien Lagarde und Leo Mallet aufgetreten waren. Jacqueline Carrier erwartete mich in ihrer Garderobe. Jetzt trug sie einen keusch geschlossenen Morgenmantel. Eine dicke Glühbirne hinter ihr umgab ihre goldenen Haare mit einem Heiligenschein. Waren Sie drin, Monsieur Beaumont? Sie wurde feuerrot und biss sich auf die Lippen. Jetzt werden Sie sicher, wer weiß, was von mir denken, nicht wahr? Ich bin nicht prüde, Mademoiselle. Wissen Sie, ich bin auf der Schauspielschule. Und das kostet Geld und... Ja, ich schlage vor, Sie sagen mir trotzdem, was Sie auf dem Herzen haben. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Oh, ich habe vergessen, wegen des Honorars. Ich bin nicht reich. Sie steckte sich eine Zigarette in den Mund. Ich gab ihr Feuer. Ihre Lippen zitterten leicht. Nun, haben Sie jemanden getötet oder glauben Sie, jemanden getötet zu haben? Oh nein, es ist wegen Paul. Hier. Lesen Sie. Ich kann nicht darüber reden. Sie gab mir einen Stoß Zeitungen, ungefähr 2 Monate alt. Es ging um Paul Levrier, 20 Jahre alt, Sohn eines Arztes vom Boulevard Saint-Michel. In seinem Duschwo hatte er sich eine Kugel in den Kopf geschossen. Sein Körper war angereichert mit einer kräftigen Dosis Rauschgift. Das hatte die Autopsie ergeben. Genauso wie sie unzweifelhaft ergeben hatte, dass der junge Mann sich selbst ins Jenseits befördert hatte. Paul Levrier. Sie haben ihn sehr geliebt, nicht wahr? Wir liebten uns. Wir haben uns alles bedeutet. Schon lange? Seit einem halben Jahr. Das Foto im Crepuscule zeigte einen jungen Mann, in der rechten Hand einen Füllfederhalter, die linke gegen die Wange gestützt. Ein Junge, der sich gerade Verse aus den Fingern saugt, verträumter Blick in die Ferne, das Bewusstsein durch Rauschgift erweitert. Ein hübscher Junge, aber ziemlich weich. Paul hat sich nicht umgebracht. Er ist ermordet worden. Aha. Und das ist der Auftrag, sehe ich das richtig? Ja, er hatte keinen Grund, sich umzubringen. In einem Artikel ist von Depressionen die Rede. Er war nicht deprimiert. Das heißt, ein bisschen, manchmal, wie jeder. Miss Hübner, begreifen Sie denn nicht? Wir haben uns geliebt. Vielleicht wissen Sie nicht, was das bedeutet. Und ob. Aber wir sind nicht hier, um in Erinnerungen zu graben, jedenfalls nicht in meinen. Hatten Sie vor, zu heiraten? Natürlich. Der Vater wollte das nicht, da hat der Sohn den Kopf verloren. Nein, nein, ich kenne Monsieur Levrier erst seit Pauls Tod, aber wie er sich mir gegenüber verhalten hat, nein, nein, das könnte ich mir nicht vorstellen. Und wie hat er sich verhalten? Er hat mich besucht und Geld hat er mir gegeben für den Übergang. Nein, für Paul war sein Vater der liebe Gott. Aber selbst er hätte unsere Liebe nicht zerstören können. Wollte er denn? Nein, das wollte ich nicht damit sagen. Wissen Sie, Paul hatte eher Mitleid mit seinem Vater. Vor ein paar Jahren ist seine Frau gestorben, Pauls Mutter. Das war für beide ein Schock. Kann ich die Zeitung mitnehmen? Ja, natürlich. Mein Gott. Sie glauben mir? Ja, aber ich möchte... Danke. Sie halten mich nicht für verrückt, wie die von der Polizei? Ich denke nie wie die von der Polizei. Ich ziehe mich nur eben um und dann können wir woanders hingehen. Ich ließ mir von dem Barkeeper einen Wartedrink mixen. Jacqueline Carrier würde eine Zeit lang von mir begleitet werden, bis sie sich beruhigt hatte und den Selbstmord akzeptieren könnte. Kein schlechter Job für mich, dachte ich. Schlecht bezahlt, aber sehr angenehme Begleitung. Ist Jacqueline schon weg, Georges? Nein, noch nicht. Die zieht sich gerade noch um. Dann trinken wir noch was, bis sie kommt. Was, Jara? Ja, ist gut. Was trinkt ihr? Whisky. Whisky. Yolandes müde, schleppende Stimme war genauso blässlich wie ihre Wangen, die auch die Dezemberkälte nicht beleben konnte. Sie hatte tiefe Ringe unter den Augen. Beide putzten ihre Brillengläser. Oh Mensch, Yolande, wegen deinem Scheiß kommen wir zu spät zu Hubert, verdammt nochmal. Hör jetzt auf. Brauchst du denn das Buch unbedingt heute noch? Du langweilst mich. Ich brauche es eben und ich krieg's nur wieder, wenn ich mir Jacqueline jetzt und hier schnappe. Hallo, Yolande. Salut, Gérard. Salut. Salut. Was macht ihr denn hier? Jacqueline, es geht um das Buch, das ich dir geliehen habe. Übers Theater. Ich hätte es gern wieder. Können wir es jetzt holen? Ja, sicher. Wenn es so dringend ist. Ich fuhr sie alle zum Hotel Jean, wo Jacqueline wohnte. Es lag in der Mitte der abschüssigen Rue Valette auf der Höhe der Montagne Saint-Geneviève. Die beiden Mädchen stiegen aus und gingen ins Hotel. Nach kurzer Zeit flog die Eingangstür auf. Jacqueline stürzte auf meinen alten Dugard zu. Sie sah gar nicht gut aus. Monsieur Bernard! Schnell kommen Sie! Was ist denn los? Sie wissen es besser als wir, wie ich. Oh, noch so ein Scheiß! In meinem Zimmer. Ein Toter. Der ruhige Job bei Jacqueline Carrier begann ziemlich heftig. Ich untersuchte den Toten und entdeckte, dass die Leiche lebte. Ein Nachbar von Mademoiselle, der sich Mut angetrunken hatte, um sie zu verführen. Beim Warten war er offenbar ausgerutscht und mit dem Kopf auf die Nachttischkante gefallen. So sah es jedenfalls aus. denn es klebte Blut an der Marmorplatte. Wo ist denn das Buch, Jacqueline? Der Band ist eine Stange Geld wert. Warte mal, ich hab's gleich. Mach doch mal, wo ist es denn? Ist es das vielleicht? Mein Gott, unterm Bett. Hast du es versteckt? Nein, hab ich nicht. Hoffentlich ist es nicht versaut. Das Buch war luxuriös ausgestattet. Bestimmt interessant, aber nicht für mich. Ich rufe Monsieur Le Verrier an. Er soll sich um unseren Verletzten kümmern. Und dann hauen wir endlich ab und gehen noch einen trinken. Auf den Schreck brauche ich einen. Am nächsten Morgen schneite es nicht mehr. Und es schien eine beinahe frühlingshafte Sonne über Paris. Trotzdem war es kalt. Ich rief Jacqueline an, um mich nach dem Befinden der lebenden Leiche zu erkundigen. Der ging es gut, zumal Jacqueline noch Dr. Le Verrier zu Rate gezogen hatte. Und der wollte mich sprechen, hatte er zu Jacqueline gesagt. In seiner Wohnung am Boulevard Saint-Michel gegenüber der Rue Auguste-Comte wurde ich in eine weitläufige Bibliothek geführt, um auf den Doktor zu warten. Auf dem Tisch lag ein Buch. Ich schaute es mir an, während ich wartete. Ein wundervolles Ex-Libris fiel mir auf. Ein Ritter in voller Rüstung schützte mit seinem Blechkram einen Knirps im Adamskostüm und warf den Federhandschuh einem Skelett zu, das auf einem Thron saß, zu Tode gelangweilt. Monsieur Burma, schön, dass Sie gekommen sind. Ein Mann von 50 Jahren, gut aussehend, kalte Augen, strenger Gesichtsausdruck. Mademoiselle Carrier glaubt, mein Sohn wäre ermordet worden. Ja, ich weiß. Und was glauben Sie? Hätte ich nur in seiner Seele lesen können. Er hat sich das Leben genommen. Und ich glaube, ich weiß auch warum. Wollen Sie es mir sagen? Vor 3 Jahren ist seine Mutter gestorben. Ich hatte sein Vertrauen. Aber dann hat es verloren, als Paul erfuhr, dass ich als Arzt noch nicht einmal meiner Frau helfen konnte. Besiedler de Typhus. Ich frage mich, warum ich Ihnen das alles erzähle. Was wollen Sie jetzt tun? Ich versuche nur, dem Mädchen zu helfen, das ihren Sohn geliebt hat. Hallo. Wie geht es Ihnen, Helene? Wieder auf den Beinen? Ich bin fast gesund, Chef. Aha. Mein Arzt sagt, gestern haben die Bazillen zum letzten Mal angegriffen. Sie können mich wieder küssen. Oh. Und arbeiten kann ich auch wieder. Aber nur mit dem Telefon. So. Oh, ich störe beim Nachdenken. Was? Nestor, Sie haben mich angerufen. Ja. Worüber denken Sie nach? Paul Le Verrier, ich habe Ihnen davon erzählt. Und? Sie zweifeln nicht an seinem Selbstmord, aber Sie wissen nicht, warum er es getan hat. Genau. Gestern Nacht, als dieser Betrunkene in Jacquelines Zimmer gestürzt ist, hatte der behauptet, niedergeschlagen worden zu sein. Ja? Ich glaube, der hat jemanden überrascht, der etwas suchte. Und der hat ihm eins übergezogen und hat die Marmorplatte auf dem Nachttisch mit Blut beschmiert, damit es nach Unfall aussieht. Und was macht dieser jemand im Zimmer der Stripperin? Der hat irgendwas gesucht, was mit Pauls Tod in Zusammenhang steht. Die Bücher im Regal lagen durcheinander und das Buch von Yolande lag unterm Bett. Oh Gott, entschuldigt, Chef. Ja, Sie gehören wieder ins Bett. Jacqueline vermisst nichts, weder von ihren eigenen noch von Pauls Sachen. Und was haben Sie jetzt vor, Chef? Pauls Freunde aufsuchen. Also an Ihrer Stelle würde ich mit Yolande anfangen. Yolande? Mhm. Wegen dem Buch. So, wegen des Buches. Sie haben es nur oberflächlich durchgeblättert. Vielleicht war ja was Wichtiges drin. Zu Hause war sie nicht. Auch nicht bei Gérard. Keine Yolande. Auch nicht in den einschlägigen Kneipen im Quartier. Aus lauter Verzweiflung rief ich von einer Telefonzelle aus meinen alten Freund Florimond Farou von der Kriminalpolizei an. Vielleicht stand ja noch was in den Akten, was die Bullen den Zeitungen nicht mitgeteilt hatten. Nein, nein, nein. Einwandfrei Selbstmord. Wissenschaftlich gesehen steht das hundertprozentig fest. Und außerdem, wo hatte er die Waffe her? Wir vermuten, von einem Araber gekauft. Und was ist mit den Drogen? War er süchtig? Nein, nein, nein. Vielleicht wollte er sich Mut machen. Hat er schräge Freunde, Kontakte zur Unterwelt? Nein, nein, nein, nein, nein. Hm. Moment mal. Doch, da war doch noch. Also, hier steht, ein gewisser Van Straten hat ihn in ein... Ach, der falsche Magier aus Holland. Na, das ist ja eine nette Überraschung. Ja, ja, er hat ihn in eine Opiumhöhle mitgenommen. In der Rue Brocard. Ah, hat sich Paul Levrier nicht in der Rue Brocard umgebracht? Ja, so ist es. Ja, davon stand aber nichts in der Presse. Ja, der Wirt ist ein vietnamesischer Wäschereibesitzer. Wir hoffen bald, was viel Größeres gegen ihn in der Hand zu haben. Wir haben bei ihm eine Art Mausefalle aufgebaut. Der Mann hat bei Onkel Ho mitgemacht. Und wir vermuten, dass er seine Erfahrungen an die Führer der Nationalen Befreiungsfront weitergibt. Der Algerienkrieg weist nämlich merkwürdige Parallelen zum Indochina-Krieg auf. Und dann vor allem... Damit Kommissar Faroun nicht noch Staatsgeheimnisse ausplauderte, leg dich auf. Ich wollte keine Zeit verlieren, denn ich war neugierig auf Van Straten, den falschen Holländer. Mein Freund Marc Covey vom Crépuscule beschrieb ihn einmal als eine der letzten pittoresken Gestalten im Quartier Latin. Nehmen Sie doch Platz, Monsieur. Martin. Arthur Martin. Und wer hat Sie zu mir geschickt? Niemand. Aber irgendwoher haben Sie doch meine Adresse. Ja, sicher, aber ich weiß nicht mehr. Entschuldigen Sie bitte. Bitte. Ja? Aha. Kleine Besprechung unter Erpressern. Hier! Und hier! Und hier! Das ist nur die Anzahlung, alte Drecksau. Heute kriegst du Ohrfeigen, morgen horcht dir die Fresse blau. Und wenn du dann immer noch nicht kapiert hast, bring ich dich um, klar? Ja? Deine Fotos mitgebracht. Kannst du dir in die Haare schmieren? Die anzüglichen Fotos waren aus dem Umschlag gerutscht und lagen auf dem Boden verstreut. Hast du mich verstanden, du Sau? Ja! Ja! Ja, und? Weiter? Ja, Monsieur de Puigmont. So ist brav, Kleiner. Übrigens, bevor du die Bilder meiner zukünftigen Frau zeigst, habe ich lieber die Verlobung selbst gelöst. Du hast das Huhn geschlachtet, das goldene Eier legt, du Arschloch. Sie hatte nämlich die Moneten. Eine reine Geldheirat. Ich hätte bis nach der Heirat warten und dich dann mit ihrem Geld bezahlen können, aber das ist unter meiner Würde. Kapiert, du Arsch! Er haute Van Straten auf die Nase, dass das Blut nur so spritzte. Dann packte er ihn an der Kehle, schüttelte ihn und fing an zuzudrücken. Rotz und Tränen vermischten sich mit dem Blut. Ich bring dich um, du Sau! Es reicht jetzt! Lassen Sie los, Monsieur! Er bedankte sich, dass ich ihm einen Mord erspart hatte und verschwand. Auch ich zog mich zurück, aber mit dem Vorsatz zurückzukommen. Am besten, wenn Van Straten nicht zu Hause sein würde, damit ich in Ruhe seine Erpresserkartei durchsehen konnte. Wo waren Sie gestern Abend, Monsieur Bürmer? Wollten Sie nicht schon gestern ins Cahier kommen? Ich bin der Detektiv, lassen Sie mich nur mal an. Sagen Sie mir, wo ich Yolande finden kann. Haben Sie Interesse an ihr? Sie ist nett. Haben Sie was dagegen? Mit Yolande verlieren Sie Ihre Zeit. Sie ist gut versorgt. Und außerdem hat sie schon genug Ärger. Mit Gérard? Gérard ist nur ein Freund. Und warum Ärger? Ihre Eltern halten sie unheimlich kurz. Sie hat einen Nachschlüssel für die Hintertür machen lassen. Wenn ihr Vater das rauskriegt, ist die Hölle los. Monsieur Lachal ist mehr Staats- als Rechtsanwalt. Anwalt? Ja, und unbeugsam wie das Gesetz. Er hat Yolande zum Jurastudium gezwungen. Sie interessiert das Theater, aber das kommt für ihn nicht in Frage. Schauspieler kommen bei ihm noch nach den Farbigen. Ah, Rassist auch noch. Und wie? Dabei ist Yolande mit einem Schwarzen zusammen. Die große Liebe, verstehen Sie? Finde ich sie bei ihm? Möglich. Place de la Contrescarpe. In dem Haus wohnen fast nur Schwarze. Im Erdgeschoss ist ein Ball Antillais. Wie heißt Ihr Freund? Toussaint La Nouvelle. Die Place de la Contrescarpe lag rührend provinziell in der Wintersonne. Mit dem Pissoir, dem Pavillon, den Bäumen in der Mitte, den alten Häusern, die sich gegenseitig stützten, den Bistros. Ein junger Schwarzer im Overall, der die Fenster des Bal Antillais putzte, zeigte mir den Weg zu Toussaint La Nouvelle. Er war ungefähr 25, athletisch, sehr gut aussehend. Seinen schicken Anzug trug er mit einer natürlichen Eleganz. In seinen feuchten, rot geäderten Augen lag ein mystischer Glanz. Ich bin ein Freund von Jacqueline Carrier. Von ihr habe ich Ihre Adresse. Ja. Ich hoffe, Yolande hier zu finden. Ich möchte Sie um einen Gefallen bitten. Sie wollen zu Yolande? Ja. Ist sie nicht da? Nein. Mein Gott, nein. Ja, dann entschuldigen Sie mich, bitte. Gehen Sie noch nicht, Monsieur. Ich spreche gern von Yolande. Ich bin Schwarzer, Monsieur. Sicher, die Farbigen in Frankreich werden nicht so schlecht behandelt wie in den USA, aber... Ein seltsamer Geruch stieg mir in die Nase. Der starke Duft von Weihrauch schien sich mit einem zweiten zu vermischen. Undefinierbar. Bitter. Können Sie mir sagen, was Sie von Yolande wollten? Ich interessiere mich für ein Buch. Über Theater. Ach ja. Das berühmte Buch. Berühmt? Was heißt berühmt? Nur so. Hab nur laut gedacht. Wollten Sie es kaufen? Soll ziemlich teuer sein. Sehr teuer. Mir schlug das Herz bis zum Hals. Ich war der Wahrheit auf der Spur. Dazu der Geruch. Die traurigen Augen eines Wissen. Nein! Man soll mich in Ruhe lassen! Verdammt nochmal, in Ruhe soll man mich lassen! Kaum war er aus dem Zimmer, lief ich zum Vorhang, der das Bett abschirmte, und schaute dahinter. Yolande. Ich erkannte sie sofort, obwohl sie ihre Brille nicht trug. Neben ihrem wächsernen Gesicht war ein Altar aufgebaut, Kerzen und Räucherstäbchen. Um das Bett herum waren Bilder von Yolande und Erinnerungsstücke aufgebaut. Yolande war tot. Toussaint La Nouvelle keuchte schwer. Der frühlingshafte Nachmittag war still, friedlich und mild. Toussaint sah mich an, er ließ seinen Bauch los. Ich sah das Blut brodeln, das aus seinen Eingeweiden spritzte. Dann bäumte er sich zum letzten Mal auf. Das Buch von Yolande fand ich nicht. Dafür aber ein Heft mit Notizen, eine Art Tagebuch von Toussaint La Nouvelle. Sie war schwanger, Chef? So steht's in seinem Tagebuch. Er hätte das Kind gern gehabt. Aber Yolande wollte nicht. Sie wollte es abtreiben lassen? Ja. Sie brauchte Geld, er hat ihr keins gegeben. Das Buch, Elaine! Was? Toussaint hatte von dem sehr teuren Buch gesprochen. Sie meinen der Preis für die Abtreibung? Toussaint wusste, dass das Buch damals bei Jacqueline war. Klaute er das Buch, konnte Jolan das Kind nicht mehr wegmachen lassen. Aber er hat es nicht gefunden, Chef. Ich frage mich nur, wer macht eine Abtreibung für ein Buch? Elaine, Sie bringen mich da auf eine Idee. Schön, dass Sie wieder gesund sind. Jacqueline, ich habe eine indiskrete Frage. Waren Sie jemals schwanger, seitdem Sie mit Paul zusammen waren? Wie Wie kommt... Nein. Wie war Pauls Einstellung dazu? Einstellung? Verstehe ich nicht. Hätte er das Kind haben wollen oder hätte er eine Abtreibung gewünscht? Deutlich genug? Paul war entschieden gegen Abtreibung. Ohne Ausnahme und bei jeder Frau? Ja, unbedingt. Paul war dagegen. Aber sein Vater vielleicht nicht. Und als Paul das erfuhr, konnte er nicht mehr weiterleben. Plötzlich fühlte ich mich hundemüde, völlig kaputt. Was hatte ich, verdammt nochmal, damit zu tun? In der Nacht fegte ein wahrer Sturm über Paris hinweg. Wind und Regen hatten die Luft über dem Quartier geputzt. Zeit, noch schnell eine Nase davon zu nehmen, bevor ich sie wieder in weniger wohlriechende Dinge stecken musste. Savater hat angerufen, Chef. Sie hätten ihn auf Van Straten angesetzt. Van Straten ist ausgegangen. Sie könnten sich jetzt in Ruhe bei ihm umsehen. Haben Sie noch Lust? Sie sind ein Schatz, Helene. Ich bin schon auf dem Weg. Ich habe noch was für Sie. Wollen Sie es hören? Ja, aber schnell. Ich habe mich über Dr. Le Verrier erkundigt. Er hat eine Geliebte, Madame Darbeau. Sie ist geschieden. Davon erzählen Sie mir später. Ich muss los. Ohne große Vorsichtsmaßnahmen brach ich die Tür bei Van Straten auf und begann sofort mit der Durchsuchung. Das Archiv hatte er fortgeschafft. Kein schmieriges Foto war zu finden. Ich suchte weiter. Neben seinem Bett lag ein kleinformatiges, aber kostbar ausgestattetes Buch. Les Fleurs du Mal von Charles Baudelaire. Ich schlug es auf. Sofort fiel mir das Ex Libris auf. Es war zum Teil zerrissen, aber ich konnte es schnell wieder zusammenfügen. Ein Ritter in seiner Rüstung beschützt ein nacktes Kind. Hände hoch, umdrehen! Ach nein. Der bezaubernde Monsieur Arthur Martin. Ich würde doch zu gerne wissen, was Sie bei mir zu suchen haben, Nestor Burma. Ich will mir nur mein Horoskop erstellen lassen, Monsieur Presse. Los, da rein. Das Zimmer nebenan ist besser isoliert. Du willst mich umbringen, Van Straten. Mir bleibt nichts anderes übrig, Burma. Unmerklich änderte er die Richtung seiner Kanone. Ich spürte, er würde jetzt schießen. Dann konnte ich mich genauso gut verteidigen. Ich ließ mich fallen. Der Schuss verbrannte mir das Ohr. Ich sah nichts mehr und schlug wild um mich. Dann spürte ich im Nacken einen fürchterlichen Schmerz und versank in einen bodenlosen Abgrund mit bunt gestreiften Wänden. Ich stieg in die Hölle hinab. Von den Verdammten hörte ich das schmerzerfüllte Stöhnen. Der Lärm aus einer Schmiede hämmerte auf meinen Schädel ein. Ganz langsam tauchte ich aus der klebrigen Masse auf. Ich lag immer noch im Büro von Van Straten. Er lag nicht weit von mir entfernt auf dem Bauch. Ein Glück, Burma, dass Sie im Quartier nur so herumlungern und sich in nichts einmischen. Das ist schon auf, Herr Ruh. Was ist mit ihm, Van Straten? Tot. Und nicht nur der. In einem Kalkbad haben wir unseren Inspektor Masultre gefunden. Fachmännisch in Stücke gesägt. Mein Gott. Van Straten wurde also von Ihnen beobachtet? Von Inspektor Masultre. Wir wussten von nichts. Und wer hat Van Straten... Das wissen wir nicht. Aber er ist mit seiner eigenen Pistole erschossen worden. Die ist übrigens in den letzten Tagen häufiger benutzt worden. Ach ja? Ein Schwarzer. Place de la Comte Scarpe. Vielleicht wissen Sie Bescheid? Ich? Neben ihm lag seine Freundin, Jolande Lachalle. Gestorben bei einer Abtreibung, die Van Straten vorgenommen hatte. Ihr Vater hat eine Vermisstenanzeige aufgegeben. Ja, ich kenne eine Jolande, Freundin von Jacqueline Carrier. Ach, hören Sie doch auf, Burma! Sie sind gesehen worden an der Place de la Comte Scarpe vom Hausmeister der Bar Antillet. Also, reden Sie. Ich dachte, Sie kennt Van Straten wegen Opium, verstehen Sie? Viele Studenten kennen ihn. Ich wollte mit ihr reden. Und da fand ich Yolande bei ihrem Freund. Tot. Ich nehme an, der Schwarze hat sie bei Van Straten abgeholt. Und der hat später den Schwarzen umgelegt. Schließlich wusste der, dass Van Straten das Mädchen auf dem Gewissen hatte. Und wer hat Van Straten umgebracht? Varou versank in tiefes Schweigen. Dann tauchte er wieder auf. Sie... Ach, verschwinden Sie, Böhmer. Ich aß bei einem Griechen in der Rue de la Harpe zu Abend. Dann ging ich nach Hause, verband meinen schmerzenden Nacken und das halb abgerissene Ohr, kühlte meine brennenden Augen und zündete meine Stierkopfpfeife an. Vor mir lag die Ausgabe von Les Fleurs du Mal aus Van Stratens Werkstatt. Ich fing an zu blättern, überflog ein paar Verse. Das Gedicht »Eine Märtyrerin, Zeichnung eines unbekannten Meisters« erregte meine Aufmerksamkeit. Die zweite Strophe war mit dem Fingernagel unterstrichen. Im engen Zimmer, drin wie zwischen Treibhauswänden, bedrückend schwül die Luft, wo in kristallenem Sarg sterbende Blumen spenden den schalen Moderduft. Und weiter unten hat er, sprich furchtbar Haupt, auf deine kalten Zähne den letzten Kuss gebrannt, Ruh aus, der Welt entrückt, fern ihrem Spott und Grolle und strengem Richterstab. In Frieden Ruhe aus, du fremd Geheimnisvolle, im wunderlichen Grab. Ich legte meine Hand auf die Seite des Buches und schloss die Augen. Während ich mir die Verse durch den Kopf gehen ließ, strich ich sanft über die Zeilen. Dabei bemerkte ich plötzlich ganz feine, winzige Höcker an einigen Stellen des Textes. Nadelstiche. Ich untersuchte die Seite, hielt sie gegen das Licht und fand eine ganze Reihe davon. Jeder Einstich entsprach einem Buchstaben. Mühsam entschlüsselte ich die Botschaft. Ja, Monsieur Böhmer? Jacqueline, ich muss Sie was fragen. Haben Sie bei Pauls Sachen ein teures Exemplar von Baudelaire gesehen, Les Fleurs du Mal? Ja, natürlich. Aber ich habe das Buch nicht mehr. Was haben Sie damit gemacht? Nichts. Als Paul... Also, das Buch war nicht bei Pauls Sachen nach seinem Tod. Ah. Komisch, dass Sie mich nach dem Buch fragen. Mir hat's nie gefallen. Warum? Paul hat so oft drin gelesen. Ich hatte immer das Gefühl, es machte ihn traurig. Danke, Jacqueline. Ja, ja. Baudelaire, alter Freund, deine Verse haben ihn traurig gemacht. 12 Stunden später, es war inzwischen Sonntagvormittag, klingelte mich Hélène aus meinen Träumen des Bösen. Ja. Morgen, Chef. Ach, Hélène. Nun fragen Sie mich schon, was ich denn für Neuigkeiten habe. Ja, sicher. Und, haben Sie? Neuigkeiten? Aber natürlich. Hätte ich Sie sonst geweckt? Ich höre. Madame Le Verrier hatte eine Lebensversicherung. Etwa ein halbes Jahr, bevor sie krank wurde, hat ihr Mann den Vertrag gekündigt, um keinen Verdacht zu erregen. Ich frage mich nämlich, ob Dr. Le Verrier seine Frau loswerden wollte, wegen seiner neuen Liebe. Ja, danke, Chérie. Aber was ich suche, sind Pauls Gründe für den Selbstmord. Und? Noch keine gefunden, Chef? Ja, vielleicht eine Spur. Er ist Gynäkologe und er hat abgetrieben. Und Paul war in dieser Frage kompromisslos. Und dann ist da noch dieses Buch, Les Fleurs du Mal von Baudelaire. Van Straten hat Paul das Buch geklaut. Ich muss es Pauls Vater wiederbringen. Seine Frau, ich vermute jedenfalls, dass es seine Frau war, hat mit Nadelstichen ihren Verdacht in das Buch reingepiekst, dass ihr Mann sie zu Tode behandelt hat. Erst um 11 Uhr abends erwischte ich Dr. Le Verrier bei seiner Geliebten in der Rue Pierre-Nicole. wenige aber schöne und teure Möbel, Bilder, Wandbehänge, ein Flügel. Madame Darbeau saß unter einem riesigen Bild von sich selbst. Etwa 30, hübsch, teuer gekleidet, gute Figur, soweit ich das beurteilen konnte. In ihrem Abendkleid wirkte sie kaum weniger nackt als auf der Leinwand über ihr. Was ist so dringend, dass Sie mich jetzt noch sprechen müssen? Ich möchte Ihnen ein Buch zurückgeben, das Van Straten Ihrem Sohn in der verhängnisvollen Nacht geklaut hat. Und ich wiederum Van Straten. Ja, schön. Monsieur Böhmer, wir treffen uns dann in einer Viertelstunde in meiner Wohnung. Ich verbeugte mich leicht zu der jungen Frau hin. Sie hatte sich nicht gerührt. Eine sehr hübsche Puppe, eine von denen, die Mama sagen, wenn man sie hinlegt. Der Grips in ihrem Köpfchen war vermutlich etwa erbsengroß. Tja, Monsieur Böhmer. Wir standen in seiner Bibliothek. Er warf Hut und Mantel auf einen Stuhl. Ich holte das Exemplar von Les Fleurs du Mal aus meiner Tasche und legte es auf den Tisch. Der Arzt war darauf vorbereitet, erschrak aber dennoch. Seite 227, Gedicht 135. Die mit der Nadel durchstochenen Buchstaben ergeben einen Satz, der Sie ziemlich schlecht dastehen lässt. Sie haben Ihre Frau umgebracht. Wie bitte? 200.000 oder 300.000 Francs verlange ich erstmal für Jacqueline Carrier, damit sie in aller Ruhe ihre Schauspielschule absolvieren kann. Wenn Van Straten noch lebte, hätte er ihnen auf Dauer 1000-mal mehr aus der Tasche gezogen. Sie sind ein Erpresser. Sie auch! Na gut, ich gebe Ihnen das Geld. Aber sehen Sie darin nicht irgendein Schuldanerkenntnis? Geben Sie die Moneten her. Schnauze, verdammt nochmal! Er bewegte vorsichtig seine Hand, die ich ihm eingeklemmt hatte. Ich nahm seinen Revolver und hielt ihn in seine Richtung. Reden wir wieder vom Geschäft. Was wollen Sie denn? Ein Geständnis. Und zwar vollständig. Sie waren hinter dem Buch her. Und Sie dachten, es wäre bei Jacqueline. Deshalb waren Sie so nett zu ihr. Sie schlagen den jungen Mann in Ihrem Zimmer nieder, aber das Buch finden Sie nicht. Das hat mir Van Straten gezeigt. Mit einer schönen Rechnung. Und dann braucht Van Straten Ihre Hilfe bei Yolande. Sie war nicht mehr zu retten. Ich habe alles versucht. Ja, wie rührend. Und dann stehen Sie, Van Straten und Yolandes Freund Toussaint La Nouvelle vor einer Leiche. Und dann kommt Inspektor Masultre dazu und den erschießen Sie auch noch und zerstückeln ihn und legen ihn in eine Kalkmarinade. Ich? Etwa nicht. Warum war Van Straten danach so sicher? Er besuchte Sie ganz offen, auch bei Ihrer schönen Freundin. Er hatte keine Hemmungen. Hören Sie auf! Hören Sie auf! Und Van Straten, haben Sie den auch umgebracht? Dieses Schwein hat mein Leben versaut. Um den ist es nicht schade. Und Ihre Frau auch nicht schade drum. Soll ich Ihnen vorlesen, was sie punktiert hat? Nicht nötig. Ich kenne den Inhalt. Lucille glaubte, ich wollte sie vergiften. Und das stimmte. Absolut nicht! Ihren Sohn haben Sie aber nicht überzeugen können. Für Paul brach eine Welt zusammen. Die Mutter ermordet, der Vater der Mörder. Paul bringt sich um. Sie sind ein Ungeheuer, ein abscheuliches Ungeheuer! Ich hatte sie nicht ins Zimmer kommen hören. Madame Darbeau trug ein weißes Pelzcape. An ihrer rechten Hand glitzerte ein Diamant. Und genau diese Hand hielt eine 22er. Sie sind ein Ungeheuer. Werfen Sie die Waffe weg. Sie wiederholen sich, Madame. Und Sie irren sich. Ihr Geliebter ist das Ungeheuer. Hippolyt, so sag doch etwas. Hören Sie zu, Doktor, wir haben keine Zeit zu verlieren. Ich habe für Jacqueline ein paar Sous gesammelt, das musste sein. Was Sie tun, ist mir egal. Aber Sie sitzen in der Falle, die Flicks kommen Ihnen auf die Schliche. Mit denen können Sie über den Tod Ihrer Frau weiter diskutieren. Sie werden sich vielleicht an den Fall Girard erinnern. Der Fall Girard? Sie wissen genau, wovon ich spreche. Girard, so um 1920, hat Leute umgebracht, indem er ihnen Typhusbakterien gespritzt hat. Und das haben Sie auch getan, Doktor. Und das steht in der Botschaft, in der Ihre Frau Sie beschuldigt. Sie sind ein dreckiger Erpresser. Reden Sie keinen Quatsch und lassen Sie mich vorbei. Sie kommen hier nicht raus. Sie werden das alles zurücknehmen. Sie werden... Lucien! Ich hatte Lucien Darbeau beim Handgelenk gepackt und ihren Arm leicht verdreht. Sie drückte auf den Abzug. Die Kugel durchlöcherte Gardine und Fensterscheibe und landete auf dem Boulmich. Ich sagte ihr, sie solle verschwinden und schob sie aus der Tür. Hier, Monsieur Beaumont. Ich hatte noch 100.000 in der Schublade. Für Jacqueline. Wortlos strich ich das Geld ein. Dann hob ich den Revolver auf, den ich auf Wunsch von Madame Darbois hatte fallen lassen, kontrollierte, ob er schussbereit war, und legte ihn vor Le Verrier auf den Tisch. Danke für Jacqueline. Das hier ist alles, was ich Ihnen als Gegenleistung anbieten kann. Verdammt doch mal, was machen Sie denn hier? Und Sie, Frau? Sondereinsatz? Zum Donnerwetter, wir sind alarmiert worden. Eben ist ein Schuss gefallen. Der Arzt wird seit heute Abend von unseren Leuten überwacht. Na, was ist mit Le Verrier? Oh. Ich habe ihm eine Chance gegeben. Ich trat auf den Boulevard Saint-Michel hinaus. Die Kälte drang mir tief bis auf die Knochen. Die Lieferwagen der Gemüsehändler fuhren in Richtung Hallen. Ein einsamer Radfahrer streifte an mir vorbei. Nachtarbeiter. Dann donnerten wieder Lieferwagen den völlig freien Boulmiche entlang. Langsam, ganz langsam, fingen Schneeflocken vor meinen Augen an zu tanzen. Eine landete im Kopf meiner Pfeife und zerschmolz zischend darin. Sie hörten Bamboule am Boulmiche nach dem gleichnamigen Kriminalroman von Léo Mallet aus dem Französischen von Hans-Joachim Hartstein. Hörspielbearbeitung Klaus Schmitz. Die Personen und ihre Sprecher waren Nestor Birma, Christian Brückner, Hélène Rotraut-Rieger, Jacqueline Carrier, Frauke Pohlmann, Yolande Lachal, Katharina Palm, Kommissar Farou, Wolfgang Höper, Dr. Le Verrier, Klaus Barner. In weiteren Rollen Marc-Oliver Bögel, Peter Engel, Hannes Fischer, Markus Hoffmann, Christian Körner, Andreas Serda, Bert Wesselmann und Doris Wolters. Ton Roland Seiler. Schnitt Regina Kraus. Regieassistenz Tatjana Raff. Regie Hans-Gerd Krogmann. Produktion Südwestfunk 1996.